Väter sind Sieger, das ist das Thema des heutigen Morgens, Sie haben das schon gehört. Wir hatten, wie gesagt, ein sehr intensives Gebetsseminar, ich habe es das IT genannt, ein Intensivtraining, IT. Und das ist jetzt so eine Art Abschluss in diesem wunderbaren Gottesdienst. Ich grüße Sie herzlich, auch die Schwalbenbewohner oben auf der Empore und alle, die hier unten im Schiff sind, ein herzliches Grüß Gott. Ich komme aus dem Württemberger Land, da sagt man Grüß Gott und nicht Moin Moin. Ich möchte, bevor ich einen Bibeltext lese, zunächst eine Erfahrung berichten. Es war im Reisemonat 94, also in der Sommerzeit. Wir hatten eine Zeltevangelisation in Zeitz bei Leipzig. Und ich hatte eine Mitarbeiterin abzuholen am Hauptbahnhof in Stuttgart und dann die 520 Kilometer nach Zeitz auf der Autobahn über Heilbronn, Nürnberg, dann auf die A9 in Richtung Berlin über diese Strecke, die sehr, sehr kritisch ist, 25 Kilometer Baustelle. Und wir haben gebetet, dass wir pünktlich ankommen, denn am Abend um 7:30 war ein Gebetseinstieg in unserem Zelt geplant für diese Evangelisation. Und es sah wirklich kritisch aus, die Autobahn war voll. Und dann hören wir, gerade so kurz vor Nürnberg, hören wir 15 Kilometer Stau. Wir konnten uns an den 5 Fingern abzählen, das sind ungefähr 2 Stunden. Da hängen wir drin, wir werden nicht 7:30 ankommen, sondern vielleicht 9:30 werden wir dort ankommen. Und wir haben das zu einem echten Gebetsanliegen gemacht. Und wir haben diese Durchsage in dem Augenblick gehört, wo ich noch abbiegen konnte, um eine Umgehung zu fahren über Bamberg. Und wir sind dann nach Bayreuth wieder in die Autobahn gekommen. Und dann hatten wir eine freie Autobahn bis kurz vor der Ausfahrt in Zeitz. Und wir waren ungefähr 7 Minuten vor Beginn der Gebetsveranstaltung an unserem Zelt angekommen. Es war eine wunderbare Gebetserhörung für mich. Und dann lief dieser Gebetsabend im Zelt. Ich hatte einen Bibeltext kurz ausgelegt. Wir haben eine erste Gebetsrunde gehabt. Ich wollte gerade intensive Gebetsanliegen weitergeben. Da geht die Zeltwand hinten auf und 20 junge Leute stürmen ins Zelt. Sehr anständig natürlich, setzen sich auf die hinterste Reihe. Ich sagte in meinem Herzen, jetzt beginnt Evangelisation. Denn das waren absolute Outsider. Da sah man ihn an, die hatten null Ahnung von Gott, null Ahnung von Jesus Christus. Aber was macht man mit 20 jungen Leuten in eurem Alter? Was macht man mit 20 jungen Leuten, so um die 14, 15, 13 herum, in einem Gebetsabend? Und da kam mir eine gute Idee. Ich habe die Beter in kleinen Gruppen aufgeteilt, in Zweiergruppen, und habe in jede der Zweiergruppen einen von diesen jungen Leuten reingesetzt. Und dann saßen die also alle verstreut im Zelt. Immer 2 Beter und 1 Outsider. Und das haben die Mitarbeiter wirklich doll hingekriegt. Die haben zunächst mal nach den Namen gefragt und haben angefangen, auch für diese jungen Leute zu beten. In meiner Gruppe saßen 2 Jungen im Alter von 15 Jahren. Ich fragte den einen, wann hast du zum letzten Mal gebetet? Der sagt, ich habe überhaupt noch nicht gebetet. Also er hat überhaupt noch nicht gebetet, er wusste gar nicht, was Gebet ist. Und auch der andere hatte keine Ahnung. Und dann haben wir ihre Namen erfahren und wir haben intensiv für diese jungen Leute gebetet. Das war der Einstieg in eine sehr dynamische Evangelisation in einem der rotesten Städte von Ostdeutschland, Zeitz bei Leipzig. Und das Wunder, diese jungen Leute kamen am ersten evangelistischen Abend geschlossen ins Zelt. Diese jungen Leute kamen am zweiten Abend geschlossen ins Zelt. Diese jungen Leute kamen am dritten Abend wieder gemeinsam ins Zelt. Und als ich am dritten Abend zum ersten Mal aufrief, zur Entscheidung für Jesus Christus nach vorne zu kommen, da sind sie geschlossen aufgestanden und kamen nach vorne. Das war die erste Frucht. Und damit begann eigentlich der geistliche Durchbruch, denn die haben ihre Eltern angesprochen, die haben ihre Kameraden angesprochen, die brachten andere mit. Und wir haben bei dieser Arbeit vom ersten Tag an erlebt, Beter sind Sieger. Bis zu einem der stärksten Erlebnisse, die ich in meiner evangelistischen Praxis überhaupt hatte, ich habe das im Gebetsseminar berichtet, das war diese Evangelisation, als am achten Abend eine linksradikale Gruppe ins Zelt stürmte, einen alten Mann zu Boden schlug. Ich hatte gerade wieder zur Entscheidung aufgerufen, vor mir standen ungefähr 15 Menschen, die ihr Leben Jesus geben wollten, und hinten ein Riesentumult. Die haben die Fäuste hochgerissen, die haben uns lautstark verflucht, man konnte kaum sein eigenes Wort hören. Und es war eine so kritische Situation, die Sanitäter funkten nach der Polizei, die kamen mit Überfallkommando mit zwei Wagen an. Aber inzwischen hatten einige junge Männer vom Jugendkreis die Sache einigermaßen unter Kontrolle. Und einer ging, das war echt eine Eingebung von Gott, auf die Polizisten zu und sagte, bitte bleiben Sie in Ihrem Auto. Lassen Sie uns erstmal die Sache machen. Wenn es ganz kritisch wird, dann rufen wir Sie. Da standen die in Sicherheitsabstand, 30 Meter vor dem Zelt, und haben gewartet. Als ich einigermaßen vorne das Gespräch beendet hatte, bin ich nach hinten gegangen und habe versucht, mit diesen jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über den Glauben zu sprechen. Es war absolut nicht möglich. Es war so eine obszöne Gruppe. Es war eine solche radikale Gruppe von Menschen. Einer der Jungs zog seine Hose runter und zeigte allen Frauen und Männern seinen nackten Po, um uns deutlich zu machen, wie sehr er uns verachtet. Es war wirklich absolut nichts drin. Ich bin noch nie, nicht einmal bei Begegnung mit Satanisten, und ich habe oft mit Satanisten ein Gespräch gehabt, ich bin nicht einmal bei Begegnung mit Satanisten, solchen verhassten und sich so obszön benehmenden jungen Menschen begegnet, wie in dieser Nacht, in diesem späten Abend in Zeitz. Wir hatten dann anschließend eigentlich ein Nachtkino geplant, von 22 Uhr bis 24 Uhr, das habe ich abgesagt. Und ich habe die Beter gerufen zum Gebet. Und wir haben uns im vorderen Teil des Zeltes, einem großen Kreis, zum Gebet getroffen. Und wir haben ungefähr 1,5 Stunden gebetet, das war um 12, kurz vor 12. Und ich wurde in meinem Herzen sehr stark bewegt, für diese jungen Leute zu beten. Und ich habe etwas getan, was ich in dieser Beziehung noch nie getan hatte. Ich habe ihnen im Namen Jesu die Vergebung zugesprochen. Ich habe gesagt, im Namen Jesu möchten wir jetzt diesen jungen Leuten vergeben. Alle bösartigen Worte, ihr ganzes Verhalten, wir vergeben ihnen. Wir beschenken sie jetzt aus der Ferne mit der Liebe Jesu.